Fürwahr ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss, Allah ist einer von dreien, es gibt aber keinen Gott außer dem einen einzigen. Wenn sie mit dem, was sie sagen, nicht aufhören, so wird denjenigen von ihnen, die ungläubig sind, ganz gewiss schmerzhafte Strafe widerfahren,